Zuckern, wir haben was geraucht. Alle Alten rasten aus. Mama sagt, sie hat Vertrauen. Solange sie sieht, ich bin wohl auf. Furchtbar knallt, bis ab und zu genau richtig. Ich sorg dafür, dass die Crowd dicht ist. Hab jetzt ne Wohnung, sogar mit Garten. Ich pflanze als erstes Dosha und Tomaten. Gutes Essen, gutes Kraut, bin Selbstversorger. Bin der Mittelpunkt der Welt, berichten Weltreporter. Auf einem Festival ist Green über ein Zelt gestolpert. Und nach einem Auftritt brauchte einen Geldtransporter. Ich werd massenhaft bejubelt, doch abseits des Trubels lauf ich gemütlich in den Wald rein, rauch Dubis. Es ist wahr, ich verbrenn gerne Dope. Sei dir gewiss, ich bin nicht ständig stoned. Nüchtern sein ist das Wahre und bleibt Nummer 1. Nüchtern schreib ich in 5 Minuten 200 Lines. Kopf ab und zu etwas frisch und ein Grinder. Musik an und sein Bewusstsein erweitern. Andere Perspektive, wandere Serpentine hinauf und fühl mich lebendig. Komplett stoned, lauf ich durch den Wald. Oh yes, dope, das so furchtbar knallt. Ist ab und zu genau richtig. Ich sorg dafür, dass die Crowd dicht ist. Komplett stoned, lauf ich durch den Wald. Oh yes, dope, das so furchtbar knallt. Ist ab und zu genau richtig. Ich sorg dafür, dass die Crowd dicht ist. Homegrown aus dem Garten, mein Konto gut geladen. Ich geh raus auf die Straßen, Fotos wollen sie haben. Oh yeah, bin der Fokus von den Damen, will es sagen. Oh Gott will ihn haben. Go, go, ich bin starten. Oh no, will nicht warten. Mein Herz dominiert, doch nicht kopflos durch die Tage. Der Poncho, den ich trage, fängt die Kugeln ab. Kugeln ab. Der Moloch, den ich jage, nennt sich Lucifer. Oder auch Mensch genannt. Bedenk, nur wenig setzen die Welt im Brand. Scheiße passiert, ich wandel es um. In Positivität, schlechte Gedanken verstummen. Ich mache es wie die Bäume, grüß dich Regenschauer. Ich wachse unaufhaltsam, neue Lebenspower. Alles gut, ich glaube an mich selbst. Will, dass alles wieder gut wird, deshalb lauf ich um die Welt. Komplett stoned, lauf ich durch den Wald. Oh yes, dope, das so furchtbar knallt. Ist ab und zu genau richtig. Ich sorg dafür, dass die Crowd dicht ist. Komplett stoned, lauf ich durch den Wald. Oh yes, dope, das so furchtbar knallt.